Einheit 11 Übungen. Ü2. Claudia trägt die aktuelle Sommermode. Leicht und gut kombinierbar. Eine helle Sommerhose und eine rote Bluse. Das steht jeder Frau. Die ideale Urlaubskleidung. Thomas zeigt die Herbstmode für den Mann. Der elegante Mann trägt einen weißen Anzug und ein blaues Hemd. Die Krawatte ist grün. Das sieht gut aus. Dazu einen braunen Mantel. Ja, das ist der aktuelle Modetrend für den Mann. Bianca und André zeigen aktuelle und preiswerte Kleidung für sie und ihn. Beide tragen Hosen. André helle Jeans und Bianca eine modische dunkelgraue Hose. Bianca trägt zur Hose weiße Stiefel. André trägt ein rotes T-Shirt und eine blaue Jacke. Bianca eine rote Jacke und einen blauen Rollkragenpulli. Die ideale Kleidung für die Freizeit. Kombinierbar und modisch.